Neben der ausbalancierten Modalität des Malkauens haben sich Variationen dieser Ragerform herausgebildet, die man durch ihre gemeinsame Basis der Kaunsfamilie zuordnet. Pancham Malkauens erhält die fünfte Stufe Pa hinzu. Eine Variation von Pancham Malkauens ist Sundar Kauens. Im Raga Sampurna Malkauens bleibt die aufsteigende Skala Arui des Ragas Malkauens unverändert. Die absteigende Skala Avarui wird vollständig Sampurna. Die zweite Stufe Re und fünfte Stufe Pa werden hinzugefügt. Sampurna Malkauens ist eine Spezialität der Utrali Jaipur Schule. Eine ihrer herausragenden Vertreterinnen war die Sängerin Mogubai Kurtika. Im Alter von 94 Jahren verstarb sie am 10. Februar 2001. Mogubai Kurtikas lebenslange Hingabe an die Musik auf einem zunächst äußerst beschwerlichen Weg ihrer Ausbildungsjahre wird vielen Musikergenerationen ein großes Vorbild bleiben. Wir hören sie nun mit ihrer Tochter Kishori in einer unveröffentlichten Aufnahme aus dem Privatbesitz von Sri Ratchan P. Parika. Im Anschluss dann Kishori Amonka als Solistin. Der Sampurna Malkauens findet sich auf der CD Maestro's Choice Kishori Amonka Vocal vom indischen Label Music Today in 1991 veröffentlicht. Auf der Website von IMC www.imcradio.net finden Sie neben vielfältigen Informationen rund um die Musiktitel ein Gästebuch, in dem Sie sich mit unseren Hörern zur indisch-klassischen Musik austauschen können. Registrieren Sie sich auch gerne für den Bezug des kostenlosen Newsletters und IMC India Meets Classic hält Sie regelmäßig über neue Sendungen auf dem Laufenden. Telefonisch können Sie bundesweit zum Ortstarif Ihre Wünsche an das Redaktionsteam richten. 0180 1 99 33 22 38 63. Ah.

Die beiden letzten Aufnahmen waren Beispiele des Sampurna-Malkauns. Die Sängerin Mogubai Kurtika, Vertreterin der Ochali Jaipur-Schule, wurde begleitet von ihrer Tochter Kishori Amonka. Kishori hörten wir auch als Solistin von der CD Maestro's Voice Kishori Amonka Vocal des indischen Labels Music Today aus dem Jahre 1991. Im indischen Verständnis besitzen die pentatonischen Ragas eine magische Kraft. Die Zahl 5 schließt den Kreis. 5 symbolisiert die 5 Köpfe von Shiva. Jeder repräsentiert eine unterschiedliche Realität der Existenz. Darum wollen wir die Sendung mit der ältesten, noch heute existierenden Gesangsform der nordindischen Klassik beschließen, dem Drupad. Er ist keine Unterhaltungsform im eigentlichen Sinne. Aus der Tradition der Gebets- und Tempelmusik ist der Drupad von spiritueller Natur. Im Hauptteil ist der Drupad einer festgelegten Kompositionsform unterworfen, dem Bandish. Die Dagar-Familie ist Indiens führender Vertreter des Drupad-Spiels. Ihre Herkunft lässt sich bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen. In der folgenden Aufnahme des Raga Malkauns werden wir die berühmten Dagar-Brüder hören, Moinuddin und Aminuddin Dagar. Die Doppel-CD Senior Dagar Brothers Kambodji Malkosh Calcutta 1955 wurde von Raga Records in 2000 veröffentlicht. Auf der Pakavach begleitet Sri Purushottam Das. Das war IMC Intermeets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. Ich hoffe, Ihnen hat die heutige Sendung Raga CDs des Monats mit dem Thema Malkauns, der König der Ragas, als Teil 2 der Sendung Pentatonische Ragas, Fünftonskalen gefallen. Sie hörten dazu Beispiele auf der indischen Flöte, der Bambu, der Sarangi, der Sarod und im indischen Gesang. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Lothar Meyer. Bis zum nächsten Mal. Namaste. Hinweise zu kommenden Sendeterminen entnehmen Sie dem Internetangebot Ihres Radiosenders oder besuchen direkt die Website von IMC India Meets Classic, www.imcradio.net, imcradio.net. Sie hörten die Sendung IMC India Meets Classic mit der Reihe Raga CDs des Monats.